Geburtstag, doch du rufst nicht an. Mir scheißegal, was du zu tun hast. Heute ist eigentlich ein guter Tag. Doch mach die Augen zu und du stehst da. Seh dich in deiner Wohnung, wie du keine Zeile wert bist. Mit unseren Kinderfotos hinter denen deiner ersten. Du willst mir nicht sagen, dass du stolz bist. Zeigst mir nur Gefühle, wenn ich dich enttäusche. Sieh Fotos von dir als Soldat, doch für mich bist du kein Kämpfer. Du bist der Grund für Mamas Schmerzen und die Tränen meiner Schwester. Hättest bleiben müssen, auch in deiner Ehre befleckt war. Du hast mit deiner einen Entscheidung dein Leben verändert. Sag mir wieso, ich brauch ein Warum. Wir hatten keinen Strom und du warst wo. Nenn mir deinen Grund, öffne deinen Mund. Ich weiß, als ich das Licht der Welt sah, wolltest du mich nicht nehmen. Warum hoff ich, dein Dunkelheit wird dazu führen, nicht zu sehen, yeah. Ich baue mein Paradies auch ohne deine Steine. Du hast mich nie gelehrt zu fliegen, doch ich gleite. Werd ein Teil der Reise oder lass es bleiben. Doch lass es für immer sein, wie immer du entscheidest. Fliegst du mit, fliegst du mit, fliegst du mit. Fliegst du mit, fliegst du mit, fliegst du mit. Dein Geruch von Marlboro und Heineken. Der Duft wirkt wie eine Sucht, wenn ich zu einsam bin. Mein Ex war Gift, auch ihr riecht so gleich. Zumindest bild ich mir das ein, damit wir beide endlich Zeit verbringen. Wenn du schon nicht da bist, nehm ich Jungs, die dich spiegeln. Ich wusste nicht, was ich wert war und warum ich verliebt bin. Hast mich nichts gelehrt und mir nie beigebracht, mich zu schätzen. Und statt mich selbst suche ich jetzt dich in jedem Mann, den ich treffe. Wieso lebst du ohne mich zu brauchen? Wieso bin ich so wertlos in deinen Augen? Wieso sagst du nicht, dass du an mich glaubst? Spar dir deine Luft, ich mache Plus und leb den Traum. Bau ein Paradies für Mama, Patti, mich, ja uns geht's gut. Du kannst kommen, so oft du willst, auch du bist nur noch der Besuch. Hofft der Vater meiner Kinder, er beendet deinen Fluch. Kenn ihn nicht, doch weiß zumindest, er wird niemals so wie du, yeah. Ich baue mein Paradies auch ohne deine Steine. Du hast mich nie gelehrt zu fliegen, doch ich leite. Werd ein Teil der Reise oder lass es bleiben. Doch lass es für immer sein, wie immer du entscheidest. Fliegst du mit, fliegst du mit, fliegst du mit. Fliegst du mit, fliegst du mit, fliegst du mit. Ich hätte dich gebraucht, als wir vor leeren Tellern saßen. Ich hätte dich gebraucht, bei Amos Hessen Treff am Damen. Ich hätte dich gebraucht, jemand in meine Schwächen stark. Oh, trotz deines schlechten Karmas. Ich hätte dich gebraucht, auch wenn du uns alle nicht verdienst. Ich hätte dich gebraucht, neben mir und nicht als Fantasie. Ich hätte dich gebraucht, ja, wegen dir wünsch ich mir Amnesie. Ich hätte dich gebraucht, dass du nur einmal sagst, dass du mich liebst, yeah. Ich baue mein Paradies auch ohne deine Steine. Du hast mich nie gelehrt zu fliegen, doch ich gleite. Werd ein Teil der Reise oder lass es bleiben. Doch lass es für immer sein, wie immer du entscheidest. Fliegst du mit, fliegst du mit, fliegst du mit. Fliegst du mit, fliegst du mit.